Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 613 an Goethe, Jena, den 26. Juni 1799. Die Fahrlässigkeit meiner Botenfrau, die meinen Brief gestern liegen ließ, ist schuld daran, dass sie heute nichts erhielten. Eben da ich ihren Brief erhalte, bringt man mir den meinigen zurück. Unger hat mir heute geschrieben, aber ohne mir auf den Wink, den ich ihm wegen ihrer Gedichtsammlung neulich gab, etwas zu antworten. Vielleicht schrieb er ihnen selbst, aber meinen Vorschlag, eine Sammlung deutscher Schauspiele herauszugeben, und zwar so, dass des Jahres 10 Stücke herauskämen und über jedes eine Kritik, nimmt er mit Vergnügen an und will 100 Karolin Honorar für diese 10 Stücke und deren Beurteilung zahlen, wenn das Werk von uns herausgegeben würde. Wir können sehr leicht zu diesem Verdienste kommen, wenn wir das kritische Geschäft gesprächsweise unter uns abtun. In 10 bis 15 Abenden ist es abgetan, und für jeden sind 300 Taler verdient. Endlich habe ich auch nach langem Warten etwas von Berlin aus über den Wallenstein gehört. Er ist den 17. Mai zum ersten Mal gespielt worden, also 4 Wochen später als in Weimar. Unger lobt die Aufführung sowie die Aufnahme des Stücks bei dem Publikum gar sehr. Auch hat sich schon ein Berliner Schmierer weitläufig in den Annalen der preußischen Monarchie darüber herausgelassen, das Stück zwar sehr gepriesen, aber die Stellen auch recht allerböttiger herausgezerrt und seinen Aufsatz damit gespickt. Leben Sie recht wohl, wir machen morgen einen Besuch bei Mehlich. Schade, dass Sie nicht auch da sein können. Zu den optischen Beschäftigungen wünsche ich Glück. Solange Sie dafür noch etwas tun können, ist Ihre Zeit in Weimar immer wohl angewandt. SCH